Auf einer alten Abbildung, die ich in der ersten Ausgabe des Buches »Das goldene Band« veröffentlichte, schreitet ein Pilger von einer kreisförmigen Welt aus, die grün von Pflanzenbewuchs ist, durch eine dort befindliche Öffnung zu einem anderen Universum mit geometrischen Figuren, Zahnrädern, Rhomben. Er tritt ein oder tritt aus, so wie die Divyas das erste Hyperborea verlassen, wenn El und Ella in die demiurgische Schöpfung durch irgendeinen Spalt, durch die Fenstertür von Venus eindringen, nehmen sie einen Körper aus irdischer Materie an, während ihre Körper aus geistiger Materie absterben. Sie haben jedoch eine Veränderung im tierischen Körper erzwungen, in dem Roboterinstrument aus Erde, als sie ihn benutzen mussten. Es sind die Viras, die legendären Helden. Die ersten auf diese Welt im Satya-Yuga, dem goldenen Zeitalter, gekommenen Divyas, erbauen ihr zweites polares Hyperborea in Erinnerung an das erste. Am Nordpol errichten sie jene Kampfesfestung und in den folgenden demiurgischen Zeitaltern umgeben sie sie mit dem Band, das sie unsichtbar machen wird, denn einige Divyas wurden schon besiegt und haben sich mit den Töchtern der Menschen, des Tiermenschen, vermischt. Andere Sinas haben Verrat geübt und sind dazu übergegangen, an dem Plan des Demiurg Jehova mitzuarbeiten. Es sind die weißen Verräter. Und Pindaro wird bestätigen können, dass Hyperborea unerreichbar ist. Nur seine Reste wird man im Nordmeer sehen. Jene Welt ist untergegangen, als sich die Vermischung der Divyas ereignete. Die synchronische Katastrophe hat sich überstürzt. Und der Vira, jener mit den Töchtern der Menschen vermischte Held, verliert immer mehr die Minne, die Sehnsucht, die Erinnerung an Amor, zugleich mit der Reinheit seines Blutes. Der hyperboreische Vira bleibt ein Gefangener des Planes des Demiurg, des höllischen Plagiats, des Herrn der Finsternis, seiner Involution und Evolution, wo sich alles innerhalb einer archetypischen Ideegestalt erfüllt, in Wiederholung ad infinitivum ins Unendliche eines selben Weltschemas. Teilungen nach Teilungen, Explosionen, Ausatmungen, Einatmungen, wie in jenen chinesischen Teedosen, in denen man immer die gleiche Dose in eine andere malte und eine weitere, immer kleiner werdende, bis man sie aus den Augen verliert. Im Samen war alles bereits vorherbestimmt. Was innen ist, ist außen, was oben ist, ist unten. Die Einbildungskraft des Demiurg ist nicht unbegrenzt, seine Energie nicht unendlich, wie es Nietzsche sah. Deswegen wendet sich alles, kehrt wieder, wiederholt sich. Doch am Rande dieses Universums hat sich das hyperboreische Drama erfüllt. Und wenn El Ella sich teilt oberhalb des fünften Himmels und Ella jene Schritte eines Ewigkeitstanzes tut, diese Grenzen überschreitend, verbleibt in Ella etwas von El Ella, wie eine Seelenerinnerung, das sich manchmal konstelliert. Dasselbe wird mit El geschehen, der eine Seelenerinnerung von Ella El bewahrt. Ist dies das Anima und das Animus von Jung? Wenn es El in Ionenzeiten gegeben ist, mit Ella zusammenzutreffen, wird El es wissen, denn in seinem Inneren wird sich etwas entflammen. Jenes Embryo der Seelenerinnerung, dem er ein Gesicht geben wird, das des irdischen Körpers von Ella, wenn er fähig ist, sie mit dem magischen Amor zu lieben, das man im polaren Hyperborea im Satya-Yuga lehrte, somit den Sohn der Minne, der Sehnsucht und der Erinnerung an El Ella gebärend, der Sohn des Menschen. Sehr oft wird es ihm gelungen sein, sie zu finden während des Pilgerns durch die Runden der ewigen Wiederkehr, mit dem gleichen Gesicht, ohne sofort zu wissen, dass es Ella ist, bis die Note in ihrer ursprünglichen Reinheit schwingt und das Gesicht für immer fixiert ist durch die Sehnsucht und die Beharrlichkeit, mit der El es erträumt und erfunden hat. Seine nicht vorhandene Blume, die angesehene Sache schon am Rande eines Schiffbruches und der völligen Verzweiflung. Dann wird es nur noch eine Ella für El und einen El für Ella geben im Kampf aller Welten, der Sonnen und der Erden. Oh Götter, vielleicht findet sich hier der tiefste Grund des ganzen Mysteriums jenes hyperboreischen Dramas der Trennung. Jene Seelen im Nebel, absolut männlich eine, absolut weiblich die andere. Sie besaßen keine Gesichter, nur eintretend in die vermischte und verdorbene Welt des Herrn der Finsternis, um zu kämpfen, nur sich wiederfindend und liebend werden sie diese Welt verwandeln und als Preis ein Gesicht erhalten. Die absolute Eigenart, die Auferstehung, wir. Als Helden sind sie in ein Universum eingedrungen, in dem die Toten ihre Toten begraben, es wagen, ihre Unsterblichkeit im Traum und im Vergessen des Samsara, des Avidya, zu verlieren, kaum, dass es zwischen ihnen verstreuten Funken, erfunden vom Demiurg, Versuche von Ideegestalten, Tiermenschen, Robotern, Sternmaschinen gibt. Und sie sind noch tiefer gesunken, als sie die rassische Sünde begingen, ihr hyperboreisches Blut mit dem der Sudras-Töchter der Erde, der Tiermenschen, zu vermischen. Ihr Kampf hat sich nun noch dramatischer entfaltet, schwieriger, verzweifelter, als sich der weiße Verrat ereignete und einige hyperboreische Siddhas zum Feinde überliefen, ihr Blut mit dem ihrer jüdischen Roboter mit ihren Golems vermischend. Sie schafften es, an ihren Entwicklungsbetrug zu glauben. Sie sind diejenigen, die den galaktischen Plan wieder aufleben lassen und mit Jehova und seinen Hierarchien von Manus und den teuflischen Äonen zusammenarbeiten, mit ihren Archetypen, ihren Kirchen und Organisationen, ihren Demokratien, ihren Komintern. Sie stoßen die Illusion, den Albdruck, mit erneuter Kraft in einen bleiernen Abgrund. Wenn der hyperboreische Vira jedoch siegt, weil er zu seinem Sinnbild die Ehre, die Treue heißt, machte, wird er nicht nur seiner Seele ein Gesicht gegeben haben, sondern auch diesem jemand, der wie am Rande einer Quelle wartend zurückblieb, sich wieder eingliedernd, ohne aufgesaugt zu werden, um für immer aus der Welt der Archetypen und der Ideengestalten herausgehen zu können und weiter hinüberzugehen zu einem nicht geträumten Traum, nicht einmal von dem größten Pilger der Sehnsucht. Er wird den Demiurg Jehova und seinen Hof von weißen Verrätern besiegt haben, seine Schöpfung, sein Plagiat umwandelnd. Und es werden Tränen fließen von der Quelle von Castalia, bei welcher der Krieger, der große Vorfahre, auf die Wiederkehr und die Auferstehung der Helden wartend zurückblieb. Nun hat El auch Augen und ein Gesicht, Augen und Gesicht einer verwandelten Erde. Wir sagten es, in der Kunst der Fuge von Bach kann man dies alles viel besser hören.